Facebook Connect, so heißt der Knopf, der seit ein paar Tagen in vielen Weblogs, vornehmlich aus dem englischsprachigen Raum, zu finden ist. Mit einem Klick darauf bedarf es nur noch des Benutzernamens und des Passworts des Facebook-Mitgliedskontos und schon lässt sich in dem Weblog ein Kommentar verfassen. Das Ganze ohne die meist übliche zeitraubende Registrierung. Vor allem für die sozialen Netzwerke ist dies eine interessante Neuerung. Soziale Netzwerke bilden etwas sehr Wichtiges ab, nämlich Kommunikation, Interaktion zwischen Menschen. Und diese Kommunikation, Interaktion hat sich in vielen Zielgruppen ins Netz verlagert. Da haben sich ganz neue Formen ausgeprägt und deswegen sind die auch so erfolgreich. Dr. Ralf Kaumanns ist Mediensoziologe und Germanist. Der Unternehmensberater ist Mitverfasser des Buches Die Google-Ökonomie. Im Grunde haben Facebook und das Suchmaschinenunternehmen Google wenig gemeinsam. Facebook ist ein äußerst erfolgreiches Kontaktenetzwerk mit rund 120 Millionen Mitgliedern auf der ganzen Welt. Vor allem junge Menschen unter 25 Jahren nutzen es. Doch seit wenigen Tagen sind die beiden Unternehmen Konkurrenten. Als Google vorvergangene Woche sein Werkzeug Friend Connect veröffentlichte, zog Facebook wenige Stunden später nach. Es ist in der Tat ein Konkurrenzkampf ausgebrochen, jedoch ein Konkurrenzkampf, der von beiden Unternehmen eine ganz andere Philosophie beinhaltet. In beiden Fällen geht es darum, wie können Nutzer im Internet untereinander besser agieren, ohne sich jeweils immer wieder auf neuen Plattformen mit ihren Accounts, mit ihren Passworten anzumelden. Der grundlegende Unterschied zwischen den Unternehmen liegt darin, dass Facebook eine Strategie verfolgt, seine Plattform als zentrale Anlaufstelle im Netz auszubauen. Google hat eine vollkommen andere Philosophie. Google strebt danach, mit ihrem Friend Connect die Auflösung zentraler Plätze zu betreiben. Das heißt, Google will eine Durchlässigkeit in diesen Plattformen, der Datenaustausch soll gewährleistet sein und der Nutzer soll ohne Probleme, ohne sich wieder neu anmelden zu können, von einer Plattform zur anderen springen können. Zwar ist die Funktion der beiden Werkzeuge ähnlich, doch das Facebook-Widget kann deutlich mehr. Es ist nicht nur ein Tool, um Benutzername und Passwort aus der proprietären Facebook-Welt in Weblogs zu übertragen. Andere Facebook-Nutzer können damit auch sehen, was man außerhalb der geschlossenen Facebook-Welt im sozusagen normalen Internet anstellt. Google ist dagegen Mitbegründer von OpenID. Das Zauberwort dort heißt Data Portability, Daten an verschiedenen Stellen des Internets verfügbar zu machen, in Foren, Weblogs und Netzwerken. Ralf Kaumanns. Die Website-Betreiber können im Prinzip sich an das Facebook-Netzwerk andocken und im Prinzip den Verkehr, den Traffic dort einfach für sich nutzen. Der Unterschied unter dem Stichwort OpenID, also einer offenen ID, aus Google-Sicht ist, diese Mauern einreißen zu wollen und dem Nutzer einfach diese Bequemlichkeit zu geben, sich einmal anzumelden, natürlich auf einem Google-Account, um dann im Prinzip die angedockten Angebote von Friend Connect einfach nutzen zu können, ohne diese jeweiligen Anmelde-Abmelde-Vorgänge. Sicher ist, die Zukunft des Internets wird stärker als bislang den sozialen Netzwerken gehören. Die digitale Identität gewinnt an Bedeutung. Besonders die Betreiber von Netzwerken dürften diese Entwicklung vorantreiben, denn dahinter steckt auch ein lukratives Geschäftsmodell. Der Kern von sozialen Netzwerken sind natürlich die Beziehungen der Menschen untereinander. Und Beziehungen haben natürlich im Geschäftsleben eine wichtige Rolle. Stichworte wären hier zum Beispiel Vertrauen, Reputation. Das heißt, wenn ich mir ein Produkt kaufen möchte und ich kenne jemanden, der ein ähnliches Produkt hat und ich frage ihn, Mensch, möchte mir vielleicht ein Auto kaufen und du hast dasselbe doch, wie bist du mit diesem Wagen zufrieden? Und wenn das eine Person ist, der ich vertraue und die gibt mir ein Urteil ab und sagt, der Wagen ist gut, der Wagen ist schlecht, ich kann dir empfehlen, den zu kaufen, hat das ein ganz anderes Gewicht in einer Kaufentscheidung, als vielleicht jemand Fremdes zu fragen oder dem Verkäufer nur zu vertrauen. Man kann dieses soziale Netzwerk für diese Art Beziehungsmarketing, Reputationsthemen verwenden. Datenschützer dürften diese jüngste Entwicklung jedoch mit Skepsis verfolgen. Der Einzelne wird zunehmend transparenter. Jede Bewegung im Netz ließe sich, noch besser als dies ohnehin schon möglich ist, nachverfolgen.